Zur Überraschung der Feindseite treten in den Morgenstunden des 16. Dezember starke deutsche Kräfte aus dem Westwall heraus zu einem völlig unerwarteten Angriff an. V1 und die Feuergeschosse der Nebelwerfer bringen plötzlich Vernichtung in und hinter die feindlichen Linien. Hunderte von Batterien aller Kaliber tragen den Tod in den Feind. Ja, nur ihre Pflege.